Fahne der Stadt. Der Colonel sein Grundstück hat. Er fährt da jeden Samstag hin, denn hier bekommt sein Leben mehr Sinn. Er ist der Boss der Kolonie. Krach und Radau gibt's hier nie. Denn jeder, der die Ruhe stört, fliegt raus und wird gar nicht erst angehört. Gleich ganz so friedlich wie hier ist es in keinem Revier. Und ist es nach 10 noch hell, kommt der Colonel. Wir sind sehr stolz auf den Colonel. Ausländer vertrieb er sehr schnell. Die tragen doch Messer unterm Hemd und sind auch sonst ungehemmt. Ja, so friedlich wie hier ist es in keinem Revier. Und ist es nach 10 noch hell, kommt der Colonel. Ja, so friedlich wie hier ist es in keinem Revier. Und ist es nach 10 noch hell, kommt der Colonel. Noch hell, gibt es Cordon Bleu.